Lichter blitzen auf der Wand, tanzen wir durchs Traumland. Beats im Takt wie ein Herzschlag, jede Nacht ein neuer Tag. M-Music 01TV, Music Meets Us. Bass vibriert wie ein Vulkan, zieht uns magisch in den Bann. Stimmen fliegen durch den Videomix auf großen Leinwand. Wir verlieren uns Hand in Hand. Alles hat ein Riesenspiel. Hier zählt nur unser Gefühl. MM Music Mixes. Riesenauswahl, yeah.